Ja, heute im Rahmen der Ringverlesung wird Gerhard Scheidt sprechen zum Thema Adorno und Brecht. Er ist Autor zahlreicher Bücher, vier, die eher aus dem theaterwissenschaftlichen Bereich sind, möchte ich da jetzt stellvertretend nennen. Zum einen Verborgener Staat, lebendiges Geld zur Dramaturgie des Antisemitismus, das ist erschienen im Saira Verlag. Er hat außerdem die Rowohlt-Monographie zu Franz Grillparzer verfasst. Und also er hat auch Theaterwissenschaft studiert hier im Institut und seine Dissertation trägt den Titel Am Beispiel von Brecht und Bronnen, Krise und Kritik des modernen Dramas. Abschließend erwähnt zuletzt ist von ihm erschienen, gemeinsam mit William Swoboda, Treffpunkt der Moderne, Gustav Mahler, Theodor W. Adorno, Wiener Traditionen im Sonderzahlverlag. Ja, damit übergebe ich. Ja, danke. Begrüße Sie alle herzlich. Mein Titel hat ja einen etwas lapidaren Charakter, Adorno und Brecht. Es hätte sich ein Untertitel angeboten wie Kunstautonomie versus Engagement, aber gerade eine solche Gegenüberstellung erscheint mir als zu simpel und das möchte ich im Folgenden darzulegen versuchen. Ich werde mich dabei auch nicht nur auf den Engagement-Essay Adornos aus dem Jahr 1962 beziehen, den Sie auf der Lernplattform zu dieser Ringvorlesung finden können und der so etwas wie die große Brecht-Kritik von Adorno darstellt, also eigentlich die einzig geschlossene Darstellung Brechts, die Adorno geliefert hat, der Versuch, das Gesamtwerk Brechts zu beurteilen, sondern ich möchte mich gerade am Beginn auf die ästhetische Theorie Adornos beziehen, also jenes Werk, das er nicht mehr selbst abschließen konnte, das aus dem Nachlass herausgegeben wurde und in dem sich doch einige bemerkenswerte Stellen über Brecht finden, über die Ästhetik der Brechtschen Stücke vor allem. Und wenn man sich diese Stellen ansieht aus der ästhetischen Theorie, die ja ein sehr umfangreiches Werk ist, dann hat man den Eindruck, dass für Adornos Entwicklung, für die Entwicklung seiner Theorie, die Auseinandersetzung mit Bertolt Brecht, aber auch mit Hans Eisler, das war der Komponist, mit dem Brecht ja sehr eng zusammengearbeitet hat, offenbar ebenso wichtig war wie die Auseinandersetzung mit den Philosophen Georg Lukács und Ernst Bloch. Wobei Adorno in allen diesen Fällen der Annäherung der genannten an den Parteikommunismus, die sich in den 20er und vor allem in den 30er Jahren dann auch bei Brecht und Eisler vollzogen hat, dass Adorno in all diesen Fällen dieser Annäherung an den Parteikommunismus sehr skeptisch gegenüberstand, dass er sie nicht gut geheißen hat. Und bei Brecht betrifft das, wenn man sich jetzt die Stücke ansieht, die Entwicklung von den frühen zu den späten Werken, betrifft das seine Werke seit der Maßnahme, seit dem Lehrstück Die Maßnahme, wo das dann offenkundig geworden ist. Allerdings hat Adorno nicht einfach den Parteidichter Brecht vom Dichter Brecht getrennt, wie das ja viele andere getan haben in der Brecht-Rezeption. Ja, er hat noch in den politischen Texten das ästhetisch Avancierte durchaus wahrgenommen. Und das zeigt sich vielleicht deutlicher noch als im Engagement-Essay eben in der ästhetischen Theorie. So arbeitet er hier die Nähe zwischen Brecht und Beckett etwa heraus, ohne darum irgendwie zu verdrängen, dass Brecht im Unterschied zu Beckett natürlich ein politischer Autor im unmittelbaren Sinn war. Fasziniert zeigt sich Adorno von der Askese der Darstellungsmittel, die Brecht im Namen der politischen Intention, die er nicht verleugnet hat, übt. Ich zitiere, im Zeitalter ihres Erscheinens freilich ist von dem, was Kunstwerke wollen, auch nicht zu abstrahieren. Wer Brecht einzig seiner künstlerischen Meriten wegen würdigt, verfehlt ihn nicht weniger, als wer über seine Bedeutung nach seinen politischen Thesen urteilt. Brechts Praktizismus, so Adorno weiter, wurde zur ästhetischen Formante seiner Werke. Formante, damit ist gemeint, zum Formbildenden seiner Werke. Und ist aus ihrem Wahrheitsgehalt, einem unmittelbaren Wirkungszusammenhang entrückten, nicht zu eliminieren. Was heißt das, der Wahrheitsgehalt sei ein dem unmittelbaren Wirkungszusammenhängen entrücktes? Das meint natürlich vor allem die formalen Dimensionen der Werke. Adorno spürt also einer allgemeineren politischen Bedeutung nach, allgemeiner als die, der Brecht vorgibt, zu folgen, weiß aber, dass das eine ohne das andere nicht zu haben ist bei Brecht. So kommt er eben immer auf das zu sprechen, was sich unmittelbar an den Formen, an der Form der einzelnen Stücke zeigt. Noch ein Zitat aus der ästhetischen Theorie. Brecht lehrte wohl nichts, was nicht unabhängig von seinen Stücken und bündiger in der Theorie erkannt worden oder den auf ihn geeichten Zuschauern vertraut gewesen wäre. Dass die Reichen es besser haben als die Armen, dass es ungerecht auf der Welt zugeht, dass bei formaler Gleichheit Unterdrückung fortbesteht, dass private Güte von der objektiven Bosheit zu ihrem Gegenteil gemacht wird, dass Güte der Maske des Bösen bedarf. Und so weiter. Aber die sentenziöse Drastik, mit der Brecht dergleichen keineswegs taufrische Einsichten in szenische Gesten übersetzt, verhalf seinen Werken zu ihrem Ton. Da merken Sie schon die Konzentration auf die szenischen, formalen Fragen der Kunst. Er spricht von den Gesten, von der Übersetzung in Gesten, vom Ausdruck durch einen bestimmten Ton, von der Askese der Darstellungsmittel. Und weiter heißt es, die Dachse führt Brecht zu seinen dramaturgischen Neuerungen, die das zermorschte psychologische und Intrigentheater stürzten. In seinen Stücken gewannen die politischen Thesen eine ganz andere Funktion als die, welche sie inhaltlich meinten. Also insofern trennt er dann doch den politischen Dichter von dem Dichter, wenn Sie so wollen. Diese Thesen wurden, so Adorno, konstitutiv, prägten das Drama zu einem Anti-Illusionären, trugen bei zum Zerfall der Einheit des Sinnzusammenhangs. Das macht ihre Qualität aus. Nicht das Engagement, aber sie haftet am Engagement. Es wird zu ihrem mimetischen Element. Brechts Engagement zerrüttet das Kunstwerk. So das positive Urteil über diese negativen Auswirkungen der politischen Thesen auf die Dramaturgie, auf die Form der Werke. Wenn man das nun im Einzelnen, diesen Hinweisen Adornos im Einzelnen nachgeht, dann gibt es etwa sehr interessante Hinweise, wo sich diese Zerrüttung der Form, die Zerrüttung des Kunstwerks am deutlichsten niederschlägt. So spricht Adorno in der ästhetischen Theorie von der Schwierigkeit der Musik und des Dramas, die er beide als Zeitkünste fasst, von der Schwierigkeit der Musik und des Dramas zu enden. Und das beschäftigt ihn, diese Schwierigkeit zu enden, weil die hängt ja sozusagen, an der hängt ja gewissermaßen die Geschlossenheit des Werks. Und er spricht da musikalisch vom sogenannten Finalproblem, etwa in der Sinfonie oder in der Sonatenhauptsatzform, in der Dichtung vom Problem des Schlusses, des Dramenschlusses, des Tragödien-Komödien-Schlusses, das bis zu Brecht sich zuspitzt, sagt er. Einmal der Konvention ledig, heißt es in der ästhetischen Theorie, einmal der Konvention ledig vermag offenbar kein Kunstwerk mehr überzeugend zu schließen in der Moderne. Während die herkömmlichen Schlüsse, also nach traditionellen Auffassungen und in den Werken der Tradition, nur so tun, als ob die Einzelmomente mit dem Schlusspunkt in der Zeit sich auch zur Totalität der Form zusammenfügten. Das ist übrigens auch kennzeichnend für Adornos Ästhetik, dass er sozusagen aus den Problemen der Kunst in der Moderne die Kritik auch gewinnt an Werken aus der Tradition. Also er bezieht dann durchaus die Problematik, die in der Moderne aufbricht, auch auf die Werke der klassischen Perioden, um darzulegen, dass es so unproblematisch damals auch schon nicht war. Und ich denke, dass gerade die Zerrüttung der Form, die ihn so fasziniert bei Brecht, dass gerade diese Zerrüttung der Form, was das Drama betrifft, aber natürlich auch die Musik, aber was das Drama betrifft, vor allem auch in ihrer politischen Bedeutung erst noch zu entfalten wäre an dieser Frage des Schlusses, des Endens, der Formvollendung sozusagen eines Dramas, einer Tragödie, einer Komödie. Denn das Politische, gerade auch wenn man es eben in politischer Hinsicht betrachtet, denn das Politische, die Lehre, die Moral von der Geschichte, die kristallisierte sich einst ja gerade am Ende des jeweiligen Theaterstücks aus, wenn, wie in der Komödie, eine neue Ehe, eine neue Familie gegründet wird, das Verhältnis der Geschlechter in Ordnung gebracht wird, das also schon ziemlich aus dem Ruder läuft, wenn die Komödienhandlung nur weit genug die Widersprüche entfaltet hat. Denken Sie nur an Shakespeares Komödien, wo das manchmal auch schon direkt im Titel zum Ausdruck kommt, der Zielpunkt der Handlung. Ich erwähne hier nur der widerspenstigen Zähmung. Oder wenn, wie in der Tragödie, der neue gute Herrscher erscheint und die Ordnung des Staats wiederherstellt oder überhaupt erst herstellt. Und es ist ja kennzeichnend, dass Shakespeare in seinen Königsdramen mit den Souveränitätstheorien von Machiavelli, Baudin und Hobbes durchaus übereinstimmt, jedenfalls wenn man sie vom Ende des Stücks aus liest. Am Schluss von Richard III. Steht dann etwa Richmond, der die Rosenkriege für beendet erklärt. England war lang im Wahnsinn, sagt Richmond, schlug sich selbst, der Bruder blind, vergoss des Bruders Blut, der Vater würgte rasch den eigenen Sohn, der Sohn gedungen ward des Vaters schlechter. Nun mögen Richmond und Elizabeth, also die neuen Herrscher, die echten Erben jedes Königshauses, durch Gottes schöne Fügung sich vereinen, zerbricht der bösen Waffen gnädger Gott, die diese Tage möchten wiederbringen, dass England weinen müsst in Strömen Bluts, getilgt ist Zwist, gestreut des Friedenssamen, dass er hier lange blühe, Gott sprich Amen. Schluss, Vorhang. So das Ende von Richard III. Sicherlich ein etwas extremes Beispiel, was diese Teleologie der Dramaturgie betrifft. Aber Sie finden im Grunde dieselbe Konstellation am Ende von der Tragödie von Romeo und Julia oder von Hamlet. Immer wird die Macht des Souveräns wieder aufgerichtet und der Bürgerkrieg beendet. Das Chaos oder wie immer man das bezeichnen möchte, worin die Widersprüche der Gesellschaft zutage getreten sind. Und wie sieht es dann bei Brecht aus? Was hat Adorno demgegenüber an Brecht so fasziniert? Man lese hier etwa die Schlussszene von Mahagoni, der Oper Mahagoni, die Brecht gemeinsam mit Kurt Weill geschrieben hat. Ich lese nur ein paar Zeilen vor, zum Teil szenische Bemerkungen. Da heißt es: In zunehmender Verwirrung, Teuerung und Feindschaft aller gegen alle, Feindschaft aller gegen alle, das erinnert sogar direkt an Hobbes, nicht, der den Naturzustand, wenn der Souverän noch nicht da ist, als Krieg aller gegen alle bezeichnet hat. In zunehmender Verwirrung, Teuerung und Feindschaft aller gegen alle demonstrieren in den letzten Wochen von Mahagoni die noch nicht Erledigten für ihre Ideale, unbelehrt. Man sieht auf den Tafeln des Hintergrunds das brennende Mahagoni, dann setzen die Demonstrationszüge ein, die durcheinander und gegeneinander ziehen und bis zum Schluss andauern. Die Inschriften der Tafeln dieser Demonstrationszüge heißen: für die Teuerung, für den Kampf aller gegen alle, für den chaotischen Zustand unserer Städte, für den Fortbestand des goldenen Zeitalters. Und so geht das weiter. Die Chöre ziehen da chaotisch auf der Bühne herum und am Ende heißt es, bei allen Zügen, alle Chöre singen dann, können uns und euch und niemand helfen. Also eine vollständige politische Zerrüttung, eine Krise ohne Klassenkampf, die Brecht hier darstellt, eine kapitalistische Gesellschaft ohne Souverän, ohne eine Aussicht auf einen Souverän. Nicht einmal eine Aussicht auf einen Souverän gibt es hier. So sieht der Dramenschluss um 1930 aus. Und Adorno war damals schon begeistert von diesem Werk. Er hat in dieser Uraufführungszeit von Mahagoni eine Besprechung, eine sehr zustimmende Besprechung der Oper verfasst, damals für eine Zeitung oder Zeitschrift. Nicht viel anders sieht es am Ende der heiligen Johanna der Schlachthöfe aus. Auch da haben wir eine Massenszene und Massen agieren auf der Bühne ohne einen Führer. Nicht? Auch hier zeichnet sich kein Souverän ab. Da wird dann von allen ein Choral gesungen, reiche den Reichtum dem reichen Hosianna, die Tugend des gleichen Hosianna gibt dem, der da hat, Hosianna. Während dieser Deklamationen beginnen Lautsprecher Schreckensnachrichten zu verkünden. Sturz des Pfundes, die Bank von England seit drei Jahrhunderten zum ersten Mal geschlossen, 8 Millionen Arbeitslose in den Vereinigten Staaten und so weiter und so fort. Unter dem Eindruck der Schreckensnachrichten schreien sich die jeweils gerade nicht deklamierenden wilde Beschimpfungen zu, wie dreckige Schweinemetzger hättet ihr nicht zu viel geschlachtet und elende Viehzüchter hättet ihr mehr Vieh gezüchtet und ihr wahnsinnigen Geldschaufler hättet ihr mehr Leute eingestellt und Löhne bezahlt, wer soll sonst unser Fleisch fressen und der Zwischenhandel verteuert das Fleisch und die Getreideschieber sind es, die das Vieh verteuern und die Frachtsätze der Eisenbahn schnüren uns den Hals zu und die Bankzinsen ruinieren uns und so weiter und so fort. Das erinnert doch auch sehr an das Krisengeschrei vor etwa 2 Jahren, wenn man sich diesen Schluss der heiligen Johanna ansieht. Und es ist dann ganz charakteristisch für die Entwicklung von Brecht, dass auf diese Art Dramenschluss, wie sie Mahagoni und heilige Johanna der Schlachthöfe präsentieren, dass auf diese Art Dramenschluss dann der Gegenschlag mit der Lehrstückdramaturgie erfolgt. Zum Teil überschneiden sich diese Phasen auch, aber das wäre jetzt zu kompliziert, das im Einzelnen darzustellen. Jedenfalls lässt sich dieser Gegenschlag vielleicht am besten an dem politischen Lehrstück die Maßnahme zeigen. Da erscheint dann nämlich die kommunistische Partei als der wahre Souverän, dem alle sich zu unterwerfen haben, ja, zu opfern haben. Darin schlug sich, wie ich schon am Beginn angedeutet habe, eben diese Annäherung an den Parteikommunismus bei Brecht nieder. Die Partei, so könnte man die Lehre der Lehrstücke auf den Punkt bringen, die Partei darf gegebenenfalls das Opfer des Lebens verlangen. Oder in Brechts eigenen Worten, ein Kollektiv ist nur lebensfähig von dem Moment an und so lang, als es auf die Einzelleben der in ihm zusammengeschlossenen Individuen nicht ankommt. Allerdings setzt Brecht bei dieser Notiz 3 Fragezeichen dahinter und das zeigt, dass er immer offen war auch für Zweifel, für Widerspruch. Und er hat nicht selten sogar seine Lehrstücke umgeschrieben, verändert, wenn er hier diese Widersprüche bemerkt hat, wenn ihn jemand auf diese Widersprüche aufmerksam gemacht hat, so wurde etwa aus dem Lehrstück der Ja-Sager das Lehrstück der Nein-Sager. weil es hier Widerspruch aus dem Publikum gab bei der Aufführung des Ja-Sagers. Und das Publikum war übrigens, waren übrigens Schüler des Karl-Marx-Gymnasiums in Berlin damals. Diese Änderungsarbeit an dem Lehrstück der Ja-Sager, die hat übrigens Peter Sondi in einer sehr luziden Studie herausgearbeitet. Darauf kann ich aber jetzt nicht näher eingehen. Ich möchte mich eher auf die Maßnahme konzentrieren, wo dann der unmittelbare politische Gehalt am deutlichsten zutage tritt. Und für Adorno war vor allem eben diese Maßnahme gleichsam das Paradigma für das Schlimmste, was ästhetisch aus der Linken kommen könne. Obwohl auch hier, wie Sie bemerken werden, wenn Sie Adornos verschiedene Kommentare lesen, auch hier nicht einfach diese Askese der Darstellungsmittel, diese Bedeutung des szenischen Elements, des charakteristischen Tons bei Brecht einfach übergeht. Aber es ist nicht zufällig, dass er immer wieder vom Gebrüll der Maßnahme spricht, vom Gebrüll der Maßnahme, um hier den fatalen politischen Gehalt zu akzentuieren. Und Adornos ganze Philosophie könnte sogar als ein Gegenentwurf zu den Lehrstücken Brechts verstanden werden. Ein Gegenentwurf, insofern es ihr darum ging, den Einzelnen nicht dem Ganzen zu opfern. Ja? Es gerade vor diesem Opfer zu bewahren, das Einzelne, den Einzelnen, die Einzelne, vor diesem Opfer zu bewahren und diese Philosophie, die Adorno da entwickelt und die sich dann am deutlichsten ausprägt im Jargon der Eigentlichkeit und in der Dialektik, in der negativen Dialektik aus den 60er Jahren, diese Philosophie sich also unausgesetzt die Frage stellt, wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird? Und wenn Adorno von Versöhnung spricht, ein für viele ja verdächtiges Wort, in bestimmter Hinsicht auch mit gutem Grund verdächtig, aber wenn Adorno von Versöhnung spricht, meint er genau das. Wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird? Bei Brecht aber wird in den Lehrstücken demonstriert, dass dem Einzelnen Gewalt angetan werden muss, weil es ums Ganze der Partei, der Klasse, des Kollektivs, des Staats geht. Der junge Genosse der Maßnahme, also dieser negative Held, wenn Sie so wollen, dieser junge Genosse der Maßnahme, der dann am Ende liquidiert wird von der Partei, der handelt als Individuum, aus individuellen Motiven und wird eben darum von der Partei auch liquidiert. Er hat zum Beispiel Mitleid, wird aber streng genommen nicht unschädlich gemacht, weil er Mitleid hat. Er wird unschädlich gemacht, weil Mitleid eine individuelle Eigenschaft ist. Das springt aus der Abstraktheit heraus, mit der Brecht diese Vorgänge darstellt. In der Umständlichkeit, mit der Brecht eine konkrete Situation konstruiert, die dann die Liquidation, den Mord an dem jungen Genossen legitimieren soll, verrät sich die Bereitschaft zu Opfer und Selbstopfer nur allzu deutlich als Selbstzweck des Politischen, als das zu Lehrende und zu Lernende. Dabei wird nun im Unterschied zur klassischen Tragödie das ganze Geschehen unabhängig von der Frage von Schuld und Verantwortlichkeit des Einzelnen behandelt. Nicht? Darin würde ich auch das Abstrakte sehen in der Lehrstückdramaturgie. Darin, worin sie über die Tragödienform hinausgeht. Und es wird die eigentliche Unschuld des Getöteten herausgestrichen, wie auch die Unschuld der Tötenden, also des Parteikollektivs. Und ich denke, dass sich darin so etwas wie ein Opferritual, das alte Opferritual durchsetzt, das im Namen des Politischen erneuert wird, um die Individuen eben zuzurichten fürs Kollektiv. Aber auch die vollkommene Auflösung des Leibes im Erdreich, die sowohl im Ja-Sager wie auch in der Maßnahme besonders betont wird am Ende des Stücks, gibt Auskunft davon, was hier eigentlich geschieht, was hier gefeiert wird Und so hat Brecht natürlich dann auch kein Problem mit dem Finale, hat kein Finalproblem, nicht? Das Individuum wird liquidiert und damit ist der Widerspruch aus der Welt geschaffen und das Werk kann abgeschlossen werden. Das heißt dann am Ende der Kontrollchor, der also diesen Vorgang dann kontrollieren muss, ob das auch mit rechten Dingen zugegangen ist, diese Liquidation, der sinkt dann am Ende und eure Arbeit, also die Arbeit der drei Agitatoren, die zur Liquidation geschritten sind, und eure Arbeit war glücklich, ihr habt verbreitet die Lehre der Klassiker, das ABC des Kommunismus, den Unwissenden Belehrung über ihre Lage, den Unterdrückten das Klassenbewusstsein und den Klassenbewussten die Erfahrung der Revolution. Und die Revolution marschiert auch dort und auch dort sind geordnet die Reihen der Kämpfer. Wir sind einverstanden mit euch. Punkt, Ende, Vorhang. Geordnet sind die Reihen der Kämpfer. Das ist der Unterschied zu dem Ende von Mahagoni und der heiligen Johanna der Schlachthöfe. Dabei kennzeichnet es noch Brechts repressivste Werke, zu denen eben die Maßnahme zuallererst zu zählen wäre, dass er den Schritt zur Substantialisierung des Kollektivs in der Nation, zur Substantialisierung des Opfers im Namen der Rasse, nicht wie das ja zur selben Zeit in der nationalsozialistischen Ästhetik getan wurde, dass er diesen Schritt nicht gemacht hat. Er vielmehr den Staatsgedanken und das Kollektiv in abstraktester Form festhält. Das heißt, Sie haben hier im Ästhetischen die abstrakteste Form, die konkreten Ausprägungen der Tragödienform überschreitet. Ja, und daraus ergibt sich aber auch im Politischen diese abstrakteste Form, die es verbietet, dieses Opfer zu substantialisieren, das Kollektiv als Nation, als Volk, als Rasse zu fetischisieren. Und so ergibt sich aus der Ästhetik dieser Abstraktheit, worin Brecht das Opfer gestaltet, eine gewisse Distanz zu jeder ideologischen Verklärung und ermöglicht so noch etwas wie Reflexion. Und dennoch würde ich aber sagen, liegt in der Abstraktheit selbst das ganze Problem dieser Lehrstücke. Denn Brecht und Eisler hat die Musik geschrieben und das ganze Werk ist ja gewissermaßen durchkomponiert wie ein Oratorium. Brecht und Eisler bringen ja in diesem Stück, wie sie selbst glauben, nicht, wie sie selbst glauben, einen revolutionären Vorgang zur Darstellung, das kann man ja am Ende hören, sondern sie bringen eigentlich im Gegenteil die Aufhebung eines revolutionären Vorgangs in der Staatsraison zum Ausdruck. Und diese Staatsraison, die verkleiden sie nicht zufällig als Lehre der Klassiker, als Lehre vor allem von Karl Marx, hat man doch in der Sowjetunion zur selben Zeit begonnen, Marx nachhaltig als Legitimationsideologie einzusetzen. So artikuliert in bestimmter Hinsicht die Maßnahme nur die Gesetzmäßigkeit abendländischer Politik, dieser weit zurückreichenden abendländischen Politik einerseits und andererseits der abendländischen Dramaturgie, die Gesetzmäßigkeit also der Tragödie, aber in abstraktester Form, das heißt nicht mehr als Frage von Schuld und Sühne, von Verantwortung des Einzelnen, des Staats, sondern abgehoben davon, als ein rein politisches Problem im Sinne eines taktisch-strategischen, ökonomischen. Und darin liegt der Schock, den die Maßnahme auslöst. Sie hat überhaupt nichts Tröstliches, wie er die klassische Tragödie doch irgendwie haben soll, nicht? Sie soll ja mit dem Tod des Einzelnen versöhnen, das ist das Problematische eben auch. Sie gibt dem Tod des Einzelnen nicht nur einen Sinn, das tut ja die Maßnahme auch, sondern sie soll auch noch Trost spenden, damit sich der Einzelne mit seinem möglichen gewaltsamen Tod, die immer vom Souverän in Aussicht, mit seinem möglichen gewaltsamen Tod, der ja immer vom Souverän in Aussicht gestellt wird, abfindet. Und der Schock der Maßnahme dieses Stücks, wenn Sie das lesen oder noch mehr, wenn Sie es hören oder sehen, dann werden Sie das bemerken, der rührt daher, dass diese Gesetzmäßigkeit, dass eben der Einzelne geopfert werden muss für den Staat, dass diese Gesetzmäßigkeit so rückhaltlos in konzentrierter Form dargeboten wird. Und in gewisser Weise könnte man sagen, entspricht das der rasenden Verkürzung, in der die Sowjetunion die Modernisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse betrieb, die Industrialisierung des Landes. Indem also Brecht und Eisler dem gewaltsam zu Tode gebrachten Individuum die Dignität des Helden und dem Publikum den Trost der Tragik verweigern, indem sie das tun, erscheint der Tod, dieser gewaltsame Tod, umso klarer auch als unversöhntes Ende und wirkt umso skandalöser. Das gebe ich zu bedenken. Und darin liegt eben auch eine Kritik an der alten Tragödienform, die man erkennen muss. Denn nur abstrakt betrachtet besteht das Tragische darin, dass ein Individuum dem Staat geopfert wird oder sich für den Staat opfert und die Vereinzelung des Individuums solchermaßen immer statt habe als Menetekel für die Gemeinschaft. Das ist sozusagen das Prinzip der Tragödie, wenn man sie abstrakt betrachtet. Aber die einzelne Tragödie, wenn man sich die ansieht, gewinnt ihr Gewicht als eigenständiges Kunstwerk geradezu im Widerspruch zu diesem Prinzip, zu dieser Gesetzmäßigkeit der Tragödienform, dass also der Einzelne geopfert werden muss für den Staat. Sie gewinnt sozusagen ihr Gewicht als Ästhetisches, was sie einer solchen Gesetzmäßigkeit, einer solchen Tendenz entgegensetzen kann. Dennoch kann aber die Tragödie nicht umhin, dieses Allgemeine zuletzt doch irgendwie zu feiern, die Unterordnung, die Opferung des Individuums, um als Exemplar der Gattung Tragödie offiziell anerkannt zu werden und die Zensur zu passieren, die es ja in besten Tragödienzeiten immer gab. Und so ist die Abstraktheit, wie sie bei Brecht und Eisler mit dem Anspruch ungeschminkter Wahrheit auftritt, einerseits Wahrheit über das Moment des Unwahren in der Tragödie, in ihrer überlieferten Form, andererseits aber selber eine Entscheidung gegen das Individuum und für den Staat. Diesen Widerspruch sollte man, denke ich, festhalten, wenn man die Maßnahme sich ansieht. Der moderne Souverän figuriert in der abendländischen Kultur zwar als die Instanz, die das Ende des religiösen Opferkults verkündet, der moderne Souverän tritt jedoch zugleich die Nachfolge dieses Opferkults an, ein neues Opfer beanspruchend, die Bereitschaft nämlich des Staatsbürgers vom eigenen Leben wie vom Leben der anderen unbedingt abzusehen, die Fähigkeit, sich und die anderen als tötbares Leben zu konstituieren, um einmal ausnahmsweise Giorgio Agamben zu zitieren, als tötbares Leben. Das soll klar werden in der Tragödie wie auch in der abstrahierten Form bei Brecht und Eisler. Bei der Maßnahme handelt es sich also nicht um ein Werk der Propaganda, worin etwas verklärt oder verschönert dargestellt wird, sondern um eine ungemilderte, rückhaltlose Vorführung von Repression. Und in der propagandistischen Praxis und im Kulturbetrieb des Parteikommunismus wurde das Werk darum auch nicht zufällig bald verdrängt, und Brecht selbst hat dann merkwürdigerweise auch die Aufführung der Maßnahme verboten, wobei nicht ganz klar ist, warum. Hat er die Maßnahme dann doch schlecht gefunden später, oder hat er den Parteikommunismus wiederum so gut gefunden? Darüber kann man spekulieren. In diesem Stück wird jedenfalls offen und bejahend ausgesprochen, was sonst hinter politischen Phrasen verborgen bleibt. Und als dann die Moskauer Prozesse in vollem Gang waren, Mitte der 30er Jahre, lief auch die Phrasenproduktion des Parteikommunismus auf Hochtouren. Es war die Zeit der Volksfront-Taktik. je häufiger hochtönend im Rahmen dieser Taktik von Humanismus, vom Humanismus gesprochen wird, der durch den Sozialismus verwirklicht wird, durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten, desto größer war das Ausmaß der Verbrechen, die tatsächlich geschahen im Namen des Kommunismus. Und darin hat sich dann auch der vorhin schon erwähnte Georg Lukács sehr unrühmlich hervorgetan in dieser Beschwörung des Humanismus, der sich als Phrase herausstellen muss angesichts der Moskauer Prozesse und der Massenmorde in der Sowjetunion. Und die Entwicklung von Georg Lukács zu einem sehr wichtigen marxistischen Theoretiker, denken Sie nur an Geschichte und Klassenbewusstsein, zu diesem Pseudo-Humanismus. Diese Entwicklung hat Brecht fast genauso abgestoßen wie Adorno. Und das Dilemma, in das Brecht geriet nach der Maßnahme, das bestand darin, dass er ein solcher Humanist nun gar nicht werden wollte. Zugleich aber, und das ist die Änderung, die sich vollzieht, die Sie verfolgen können bei Brecht in den 30er Jahren, zugleich aber angesichts des nationalsozialistischen Massenwahns und Opferwahns begriffen hat, dass am Individuum doch irgendwie etwas dran sein muss. Wenn die Bereitschaft zum Opfer einen solch hohen Stellenwert im Nationalsozialismus einnimmt, und damit war er ja konfrontiert ab 1933, so wäre eben diese Bereitschaft zum Opfer auch zu bekämpfen. Und darin würde ich im Wesentlichen die Linie seiner Exilproduktion sehen. Und in diesem Sinn komme ich nun zum Engagementaufsatz von Adorno aus dem Jahr 1962, weil der sich vor allem mit dieser Exilproduktion von Brecht beschäftigt. Nicht so sehr mit der Maßnahme, nicht so sehr mit Mahagoni, vor allem mit der Ästhetik der Exilstücke, dieser großen, berühmten Parabelstücke aus den 30er und 40er Jahren, Guter Courage, Guter Mensch von Sichuan, Kaukasischer Kreidekreis und einige andere. Nun, Adorno würdigt im Engagementaufsatz, wie in der ästhetischen Theorie, durchaus auch den ästhetischen Fortschritt in der Zerrüttung der überkommenen Formen des Kunstwerks bei Brecht. Und er begreift Brecht in diesem Sinn auch als einen Jean-Paul Sartre gegenüber ästhetisch avancierteren Schriftsteller. Also der Engagementaufsatz, die Eigenart dieses Engagement-Textes besteht ja darin, dass er die Entwicklung, die Ästhetik von Jean-Paul Sartre mit der von Brecht eng führt. Darüber könnte man auch streiten, inwieweit das sinnvoll ist, inwieweit er damit tatsächlich eine Gemeinsamkeit im Engagement Sartres und Brechts zum Ausdruck bringt, inwieweit er dabei aber auch Unschärfen in Kauf nimmt. Das wäre vielleicht auch ein Thema für das Konversatorium nächsten Mittwoch. Also auch im Engagementtext hält Adorno fest, dass Brecht, und das wäre sozusagen der Fortschritt, den er in seinen frühen Stücken gemacht hat, dass Brecht der ästhetischen Individuation misstraut. Darum will er das gesellschaftliche Unwesen, sagt Adorno, zur theatralischen Erscheinung verhalten, indem er es kahl nach außen zerrt. Die Menschen auf der Bühne schrumpfen sichtbar zusammen zu jenen Agenten sozialer Prozesse und Funktionen, die sie mittelbar, ohne es zu ahnen, in der Empirie sind. Die Menschen also als Agenten sozialer Prozesse und Funktionen. Das sieht Brecht auch im Engagementaufsatz als das Bemerkenswerte der Dramaturgie von Brecht an. Brecht, so Adorno weiter, postuliert nicht länger wie Sartre Identität zwischen den lebendigen Individuen und dem gesellschaftlichen Wesen oder gar die absolute Souveränität des Subjekts. Und Adorno konzentriert sich im Folgenden aber auf jene Aspekte von Brechts Werk, wo diese Kraft sich als zu schwach erweist, wo also die Zerrüttung, die er so sehr schätzt an der brechtschen Ästhetik, zurückgenommen wird und der politische Zweck in diesem Sinn über die allgemeine politische Bedeutung den Sieg davon trägt, und eben das nennt Adorno Engagement. Mit anderen Worten, Adorno wirft Brecht vor, die Konsequenz, die am Finale von Mahagoni oder am Ende der heiligen Johanna der Schlachthöfe so sehr bewundert, diese ästhetische Konsequenz nicht durchzuhalten, und eben das meint er am Problem der Personalisierung zu erkennen. Das ist ein zentraler kritischer Begriff dieses Engagementaufsatz. Sartre und Brecht tendieren dazu, abstrakt gewordenen Herrschaftsverhältnisse der Moderne, was das ist, werde ich im Folgenden gleich erläutern, zu personalisieren, sodass sie als vom Subjekten unmittelbar Gemachte erscheinen, als in der Macht des einzelnen Subjekts liegende Herrschaftsverhältnisse erscheinen. Was aber eben nicht der Fall ist, wenn man Adorno folgt oder der Analyse der kapitalistischen Gesellschaft bei Karl Marx. Es geht also um diese abstrakt gewordenen Herrschaftsverhältnisse und inwieweit sie überhaupt noch darstellbar sind, ganz speziell auf dem Theater darstellbar sind. Darum geht es im Engagementaufsatz. Also diese Verhältnisse, die sich mit der bürgerlichen Gesellschaft, mit dem Kapitalverhältnis etabliert haben, die stellen die Darstellbarkeit von Abhängigkeitsverhältnissen überhaupt in Frage. So lautet eine der Resultate, zu denen Adorno kommt. Und bei Brecht trifft diese Kritik nun vor allem die Entwicklung, wie gesagt, nach der Lehrstückphase, also die Stücke des Exils, Mutter Courage, Guter Mensch von Sichuan, Galileo Galilei wäre auch noch zu nennen, Kaukasischer Kreidekreis. Und darin sieht Adorno den Unterschied auch, obwohl er das viel zu wenig explizit macht, denke ich, den Unterschied zur früheren Produktion. Waren für den Brecht von Mahagoni und den Brecht der heiligen Johanna der Schlachthöfe die Individuen nur scheinbar Individuen, das zeigt sich eben gerade auch am Schluss, nicht in dieser Darstellung der vollkommenen Ohnmacht angesichts abstrakt gewordener Herrschaftsverhältnisse, waren also hier die Individuen nur scheinbar Individuen, in Wahrheit Funktionsträger bestimmter kapitalistischer Verhältnisse, dann waren sie in der Lehrstückphase entweder auch solche Funktionsträger, nicht? Es gibt ja auch solche Szenen, die im Kapitalismus spielen, oder bereits Verkörperungen des neuen Souveräns, der sich in Gestalt der Partei und des Kollektivs daran macht, die Herrschaft anzutreten. Auch da sind sie nicht als Individuen dargestellt, sondern im Grunde als Funktionsträger eines neuen Souveräns, eines neuen Staats. Und angesichts des Nationalsozialismus aber macht Brecht jetzt eine Kehrtwendung, und es erscheint fast so, als würde er das Individuum als eine Art Selbstzweck anerkennen, so als wäre er mit der Volksfrontpolitik einverstanden und mit ihrem hochtönenden Humanismusbegriff, die er doch gar nicht mochte, wenn man sich seine politischen Äußerungen aus den 30er Jahren ansieht. Je mehr Brecht das Individuum rehabilitiert in dieser Dramaturgie, desto mehr entfernt er sich von der Kritik der politischen Ökonomie. Das kann man durchaus sagen. Und deshalb ist es möglich, dass er nach Parabeln greift aus der vormodernen Welt, aus der Welt vorkapitalistischer Verhältnisse oder aus der Peripherie der modernen entwickelten Nationen. Er vergleicht etwa diese moderne entwickelte Gesellschaft mit der des 30-jährigen Kriegs und auf diese Weise, so die Kritik von Adorno, webt er mit am Schleier der Personalisierung, indem er also in der Mutter Courage das Szenario des 30-jährigen Kriegs nimmt, die Verhältnisse des 30-jährigen Kriegs, und damit, das ist ja das Parabelprinzip, möchte er die Verhältnisse des modernen Kriegs zur Darstellung bringen, die Lage des Individuums im Krieg zum Ausdruck bringen. Und in dieser Hinsicht, denke ich, trifft Adorno sehr scharf die Fragwürdigkeit der Brechtschen Exildramatik, wenn er sich etwa die Mutter Courage näher ansieht. Ich zitiere aus dem Engagement-Text: Die Mutter Courage ist eine Bilderfibel, welche den montecuccolischen Satz ad absurdum führen will, dass der Krieg den Krieg ernähre. Die Marketenderin, die den Krieg benutzt, um ihre Kinder durchzubringen, soll eben dadurch deren Untergang, den Untergang der Kinder, verschulden. Aber diese Schuld folgt in dem Stück weder zwingend aus der Kriegssituation noch aus dem Verhalten der kleinen Unternehmerin. Wäre sie nur nicht gerade im kritischen Augenblick abwesend, so geschehe das Unheil nicht. So würde sie also nicht ihr Kind verlieren. Und weiter heißt es hier, weil die Gesellschaft des 30-jährigen Kriegs nicht die funktionale Gesellschaft des modernen Kriegs ist, kann dort im 30-jährigen Krieg auch poetisch kein geschlossener Funktionszusammenhang stipuliert werden, in dem Leben und Tod der privaten Individuen ohne weiteres durchsichtig würden aufs ökonomische Gesetz. Das aber scheint das Interesse Brecht zu sein, wie Adorno hier unterstellt. Gleichwohl, soweit Adorno, bedarf Brecht der altertümlich wilden Zeiten als Gleichnis für die Gegenwärtigen, denn gerade Brecht gab sich genaue Rechenschaft darüber, dass die Gesellschaft seines eigenen Zeitalters nicht länger an Menschen und Sachen unmittelbar greifbar ist. Und hier resümiert Adorno noch einmal sozusagen die Erkenntnisleistung der frühen Produktion Brechts, worin sich Brecht Rechenschaft darüber gegeben habe, dass die Gesellschaft dieser Zeit, unserer heutigen Zeit, nicht länger an Menschen und Sachen unmittelbar greifbar ist. Und das wirft eben das Problem der Darstellbarkeit in der Kunst überhaupt auf. In dieser Hinsicht führt also die Politisierung, wenn man sich die Mutter Courage ansieht oder Galileo Galilei oder andere Stücke, führt die Politisierung nicht zur Zerrüttung des Kunstwerks, sondern zu dessen falscher Rekonstruktion. Die Didaxe, also die didaktischen Interessen, führen hier nicht zu dramaturgischen Neuerungen, die das zermorschte psychologische Intrigentheater stürzen würden, sondern sie ließen insbesondere nach der Lehrstückphase jenes zermorschte Intrigentheater zum Teil wieder auferstehen. Und das wird kritisiert von Adorno im Engagement-Text. Der positive Sinnzusammenhang wird wiederhergestellt. Das sind also jetzt alles, wenn Sie sich erinnern, Begriffe aus der ästhetischen Theorie, womit Adorno eigentlich darstellen wollte, zum Ausdruck bringen wollte, was bei Brecht möglich geworden ist. Aber es wird in der Mutter Courage etwa zum Teil wieder zurückgenommen. Und der positive Sinnzusammenhang wird wiederhergestellt und Charaktere wie Chente, Mutter Courage, Richter Aztak im kaukasischen Kreidekreis oder eben Galileo Galilei, die verkörpern diesen Sinnzusammenhang, diesen rekonstruierten Sinnzusammenhang. Wenn Adorno sagt, dass die Gesellschaft unserer Zeit nicht länger an Menschen und Sachen unmittelbar greifbar ist, dann meint er damit die Macht der anonymen Maschinerie ökonomischer Abhängigkeiten. Er meint die Abstraktheit des Wertgesetzes, das objektiv in der Gesellschaft waltet und die Personen zu bloßen Funktionen der Verwertung des Werts der kapitalistischen Akkumulation macht. Und darin folgt er ganz der Analyse des Kapitals, wie sie bereits Karl Marx vorgelegt hat. Er versucht also diese Analyse von Marx aus dem Kapital fruchtbar zu machen für die ästhetische Analyse, für die ästhetische Theorie und für die Kritik an der Literatur, an der Dramatik, hier im Speziellen bei Brecht und Sartre. Wenn also Adorno hier spricht von der anonymen Maschinerie ökonomischer Abhängigkeiten, und damit die Abstraktheit des Wertgesetzes meint, das objektiv in der Gesellschaft waltet und die Personen zu bloßen Funktionen der Verwertung des Werts macht, einerlei, ob sie dabei Kapitalbesitzer sind oder bloß als Arbeitskraftbesitzer fungieren, ob sie von der Verwertung des Werts profitieren oder durch sie ausgebeutet werden, steht jetzt nicht im Vordergrund bei der Frage, inwieweit sozusagen das Subjekt unmittelbar persönlich an der Ausbeutung beteiligt ist. Und das unterscheidet eben, diese Frage unterscheidet eben die modernen Verhältnisse von den Verhältnissen der Shakespeare-Zeit, als noch Dramenschlüsse problemlos waren, weil der Souverän selbst noch in seiner Macht, wenn er da am Ende auftritt, in seiner Macht auf konkrete persönliche Abhängigkeits- und Knechtschaftsverhältnisse bauen konnte, wie sie der Feudalismus ausgeprägt hatte. Da gab es eben noch dieses Vasallensystem, das Lehnsystem, da gab es noch persönliche Abhängigkeitsverhältnisse und Knechtschaftsverhältnisse, persönliche Treue, da war die Ausbeutung noch vermittelt über reale einzelne Individuen und noch nicht ein abstraktes Verhältnis von Vertragspartnern, die Ausbeutung noch nicht unübersehbar vermittelt über diese Vertragsverhältnisse, wie sie durch die Durchsetzung der Lohnarbeit verallgemeinert worden sind in der Moderne. Und damit schlägt sich ja im Grunde die ganze politisch engagierte Literatur herum mit der Frage, wie kann man Ausbeutungsverhältnisse, die natürlich nach wie vor Ausbeutungsverhältnisse sind, aber die eine neue Form angenommen haben und dadurch wie eine anonyme Maschinerie funktionieren, wie kann man die überhaupt in Gestalt von Personen dann noch darstellen? Und die schlechteste Form ist natürlich die Agitprop-Form, wo dann der Kapitalist mit der Zigarre und der Melone dem Arbeiter kollektiv gegenübertritt, nicht, und auf seiner Ausbeutung beharrt, seinen Profit verlangt oder was es immer da zu sehen gab, vor allem in den 20er Jahren, in der von der Arbeiterbewegung favorisierten Kultur. Das ist übrigens auch ganz charakteristisch, das erwähne ich nur nebenbei, wenn Brecht seine Lehrstücke schreibt, also vor allem die Maßnahme oder auch dann die Mutter, nicht zu verwechseln mit der Mutter Courage, sondern die Mutter, die er nach Gorki geschrieben hat, dass er dabei, und insofern hatte er damals schon einen Begriff von dieser Problematik, oder gerade damals hatte er noch einen Begriff von dieser Problematik, dass er diese Durchsetzung eines neuen vom Parteikommunismus getragenen Souveräns, eines sozialistischen Staats, dass er die nicht darstellt in den Metropolen, sondern in der Maßnahme angesiedelt wird in China, also an der Peripherie der modernen Verhältnisse, oder in der Mutter im zaristischen Russland. Also dort, wo diese Vertragsverhältnisse im Grunde noch nicht vollständig durchgesetzt sind. Dort sieht er noch am ehesten die Chancen, dass die sozialistische Revolution einen neuen Souverän schafft. Nicht nur das, sondern dort sieht er am ehesten die Chancen, dass er das auch darstellen kann. Glaubhaft. Aber gut, das wäre eine Frage der Interpretation und Deutung, der man nachgehen müsste, auch im Zusammenhang mit der leninschen Revolutionstheorie natürlich. Die Möglichkeit eines positiven Ganzen, das sich gegenüber dem Einzelnen behauptet und vom Ende des Dramas gleichsam besiegelt wird, nicht? Diese Möglichkeit ist in der Moderne selber fragwürdig geworden, im selben Maß, in dem eben, wie angedeutet, die Ausbeutungsformen sich grundlegend ändern. Als Vertragsverhältnis und Kapitalverhältnis sind sie, wie gesagt, unabsehbar vermittelt. Das ist übrigens ein Ausdruck von Walter Benjamin. Unabsehbar vermittelt, das heißt depersonalisiert. Wie soll aber noch das Ganze erscheinen, wenn es nicht mehr in einer Person im Souverän verkörpert werden kann, das Ganze eines Herrschaftsverhältnisses? Es ist unmittelbar überhaupt nicht mehr darstellbar, nur noch an dem, was es aus den Menschen macht. Das scheint mir doch der grundlegende Gedanke der Kritik, die Adorno übt an Sartre und Brecht. Das Individuum erscheint als jeweilige Charaktermaske abstrakt gewordener Herrschaftsformen. Charaktermaske ist ein Begriff von Karl Marx aus dem Vorwort des Kapitals. Das Individuum nur noch als jeweilige Charaktermaske abstrakt gewordener Herrschaftsformen, die sich eigentlich der dramatischen Darstellung, der Darstellung im Dialog entziehen. Und diese Unmöglichkeit, noch einen Dialog zu schreiben, in dem das Ganze der Gesellschaft zum Ausdruck kommt, die hat etwa dann auch einen Adorno nahestehenden Literaturwissenschaftler wie Peter Sondy sehr beschäftigt in seiner Theorie des modernen Dramas. Also das Ganze ist nicht mehr im Dialog darstellbar. Es bedarf plötzlich eines epischen Subjekts, das auftritt, um das Abstrakte in irgendeiner Weise zu formulieren. Und darin, wie gesagt, zeigt sich zugespitzt das Dilemma aller politisch engagierten Kunst. Wie sind diese abstrakt gewordenen Verhältnisse darzustellen? Und zwar so, dass sie als zu ändernde erkennbar werden. Und weil Samuel Beckett am kompromisslosesten zeigt, was die modernen Ausbeutungsverhältnisse aus den Menschen machen, erhält er in Adornos Literaturkritik den Vorzug gegenüber Brecht, weil Beckett eben verzichtet auf den leisesten Versuch der Personalisierung, weil er nicht die abstrakten Herrschaftsverhältnisse unmittelbar darstellt, sondern nur daran sichtbar macht, was sie aus den einzelnen Menschen machen. Aber andererseits, und das habe ich am Beginn versucht zu zeigen, ist es kennzeichnend an der ästhetischen Theorie Adornos, dass er zugleich darzulegen versucht, dass Brecht der Ästhetik Beckets durchaus vorgearbeitet hat, durch eben jene Zerrüttung des Kunstwerks. Bei Beckett aber gibt es dann keine Wiederbelebung mehr der dramatischen Charaktere. Eingestanden wird vielmehr, dass die Verhältnisse, in denen der Mensch den Menschen ausbeutet und erniedrigt, unmittelbar nicht darstellbar sind. Beckett zeige, so Adorno, in dem Aufsatz versucht, das Endspiel zu verstehen, der zur selben Zeit etwa entstanden ist wie dieser Engagementtext. Beckett zeige als menschlich Typisches einzig die Deformationen vor, die den Menschen von der Form ihrer Gesellschaft angetan werden. Seine Figuren, die zu Entscheidung und Handlung unfähig sind, es sei denn, die Mülltonne zu öffnen, in der sich die Eltern befinden, die Mülltonne zu öffnen oder den Stuhl zu verrücken, worauf sich der Lebenspartner befindet. Diese Figuren demonstrieren, wie es mit dem Anspruch auf Autonomie des Individuums wirklich steht. Sie sagen im Grunde alles, was jenseits der Kritik der politischen Ökonomie übers Naturgesetz dieser Gesellschaft zu sagen ist. Naturgesetz natürlich unter Anführungszeichen, eben jenes Gesetz der Kapitalverhältnisse ist damit gemeint. Und bei Beckett im Stück selber heißt es mehrmals, irgendetwas geht seinen Gang. Und weiter heißt es auch an anderen Stellen, ich bin nie da gewesen, sagt eine Figur, ich bin nie da gewesen, abwesend immer, alles ist ohne mich vorgegangen, ich weiß nicht, was geschehen ist. Das setzt Adorno der Brechtschen Mutter Courage entgegen. Diese radikalisierte Darstellung von Ohnmacht stellt er der Darstellung relativer Ohnmacht etwa in der Mutter Courage in Galileo Galilei entgegen. Aber durch die Erkenntnis solcher Ohnmacht hindurch seiner selbst erst mächtig werden, das ist der Inhalt von Adornos Philosophie. Also es geht nicht einfach um die Widerspiegelung der Ohnmacht oder die Zuspitzung der Ohnmacht, wie sie das einzelne Individuum kennzeichnet in der modernen Gesellschaft, sondern indem die Kunst, die Literatur, die Dramatik diese Ohnmacht radikalisiert und ohne Trost vor Augen führt, indem sie das auf die Spitze treibt, kann das Individuum überhaupt erst, indem es diesen Schock bekommt, seiner selbst mächtig werden. Also durch die Erkenntnis der eigenen Ohnmacht seiner selbst mächtig werden. Darin würde ich den Grundgedanken der adornischen Ästhetik sehen wollen. Und darum darf es keine positiven Figuren geben. Denn das wäre schon wieder tröstlich, wenn man sich da identifizieren kann mit der armen Mutter Courage oder mit dem Galileo Galilei, der da von der Kirche traktiert wird. Ja, darum darf es keine positiven Figuren geben, mit denen man sich ungebrochen identifizieren kann. Und diese Forderung, seiner mächtig zu werden, darin ist Adorno dann allerdings so unnachsichtig, als wäre er ein Anhänger des sartreschen Existenzialismus. Die Mündigkeit, die aus der Ohnmacht heraus zu gewinnen wäre, kennt bei Adorno keinen Kompromiss und keinen Aufschub. Dass die Menschen die Revolution nicht wagen, dafür gibt es bei ihm keine Entschuldigung, keinerlei Entlastung, sei ihnen durch verdinglichende Institutionen zuzubilligen, die Verantwortung, die Gesellschaft zu ändern, sich ihrer falschen Entlastungs- und Trostversprechen zu entledigen, wird jedem einzelnen Individuum aufgebürdet. Nur ist das im Unterschied etwa zu Sartre bei Adorno durchaus auch als Glücksversprechen aufgefasst, dass das Individuum seiner selbst mächtig werden soll, kann. Ich komme jetzt langsam zum Ende meiner Ausführungen und am Ende möchte ich doch so etwas wie eine Kritik an Adornos Brecht-Kritik versuchen. So berechtigt Adornos Vorbehalte gegenüber der Personalisierung sind, vor allem eben was Brechts späte Stücke betrifft, diese Vorbehalte haben selber auch eine problematische Seite, und zwar dort, wo es ganz konkret und ganz unmittelbar um den Nationalsozialismus geht. Adorno, der also zu Recht sagt, Brecht habe mitgewoben an dem Schleier der Personalisierung, wirft gerade hier, so lautet meine Kritik, einen Schleier über die gesellschaftlichen Verhältnisse, soweit der Begriff der unpersönlichen Herrschaft die Differenz zwischen bürgerlicher Gesellschaft und nationalsozialistischem Staat oder Unstaat, wie man besser sagen müsste, diese Differenz zum Verschwinden bringt. Die Differenz also zwischen der anonymen Maschinerie der Verwertung, in der die persönlichen Motive der Bürger und Bürgerinnen sich verselbstständigen und unkenntlich werden, und der anonymen Maschinerie der Vernichtung, die nur durch die bis in die letzten Konsequenzen kenntlichen selbstständigen Aktivitäten der Volksgenossen, höchstpersönlich verwirklicht werden kann. Diese Differenz zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Nationalsozialismus, zwischen Verwertungsimperativ und Vernichtungsimperativ, ja, die scheint mir im Engagementtext Adornos in der Brecht-Kritik verloren zu gehen. Und das wird etwa an der Besprechung von Brechts Arturo Uy besonders deutlich. Hier vermag zwar Adorno zu zeigen, worin die Verharmlosung der Nazis in Brechts Stück tatsächlich besteht. Also Arturo Uy kennen Sie wahrscheinlich alle, da versucht Brecht, den Aufstieg Hitlers, den Aufstieg der Nazis darzustellen, indem er das Geschehen ins Chicagoer Gangstermilieu versetzt. Und da wirft ihm Adorno wohl zu Recht Verharmlosung vor. Ich zitiere, anstelle der Konspiration hochmögender Verfügender tritt eine läppische Gangsterorganisation, der Kaffiol Trust. Das wahre Grauen des Faschismus wird eskamotiert, sagt Adorno. Der agitatorische Zweck verordne es, dass der Gegner verkleinert werden muss. Das ist überhaupt das Problem sozusagen der antifaschistischen Satire, indem man über den Gegner lacht, verkleinert, droht man ihn zu verkleinern, zu verharmlosen, zu verniedlichen. Und das fördere, so Adorno, die falsche Politik in der Literatur wie auch in der politischen Praxis. Die Lächerlichkeit, der Arturo Uy überantwortet wird, bricht wieder alle Dialektik dem Faschismus die Zähne aus. Das heißt, der Faschismus erscheint als zahnloses Gespenst, das leicht zu beseitigen wäre, wenn man ihn nur nicht so ernst nimmt. Und weiters heißt es hier, nicht, dass aus Respekt vor welthistorischer Größe, die etwa Hitler zuzuschreiben wäre, das Lachen über den Anstreicher, ein rechtes Wort für den Führer Adolf Hitler, das Lachen über den Anstreicher verboten wäre und das Gremium, welches die Machtübernahme inszenierte, war gewiss eine Bande, sagt Adorno und hält damit auch den Wahrheitsgehalt des Arturo Uy fest, nämlich, dass der Nationalsozialismus im Grunde nicht einen wirklichen Staat hervorgebracht hat, sondern, wie das auch Franz Neumann, ein Adorno-befreundeter Theoretiker am Institut für Sozialforschung festgehalten hat, dass der Nationalsozialismus keinen richtigen Staat hervorgebracht hat, sondern eher ein Konglomerat von Banden, die sich wechselseitig miteinander konkurrieren, also diese verschiedenen Parteigruppen und Staatsinstanzen, die standen sich ja nicht in irgendeiner geregelten Form gegenüber, wie in der bürgerlichen Gesellschaft, im bürgerlichen Staat üblicherweise, sondern waren unmittelbar miteinander konfrontiert, wie die Banden in einem Chicagoer Gangsterviertel. Darin liegt ja etwas Wahres sozusagen in dieser Übersetzung, in dieser Parabel, die Brecht gefunden hat. Also das Gremium, welches die Machtübernahme inszenierte, war gewiss eine Bande. Aber, so Adorno, solche Wahlverwandtschaft ist nicht exterritorial, sondern wurzelt in der Sozietät selbst. Daher ist der Spaß des Faschismus, den auch Chaplins Film registrierte, gemeint ist natürlich der große Diktator, daher ist der Spaß des Faschismus unmittelbar zugleich das äußerste Entsetzen. Und das ist die Schwierigkeit ja auch der antifaschistischen Satire. Wie kann der Spaß, der ja gar kein Spaß sein kann, wie kann der zugleich mit dem äußersten Entsetzen aufscheinen? Wird das unterschlagen, wird über die armseligen Ausbeuter von Gemüsehändlern gespottet, wo es um wirtschaftliche Schlüsselpositionen geht, so verpufft der Angriff. Dem politischen Engagement zuliebe wird die politische Realität zu leicht gewogen, das mindert auch die politische Wirkung. Soweit kann man also der Kritik am Arturo Uy, denke ich, durchaus folgen, beziehungsweise das sogar extrapolieren für die ganze Problematik antifaschistische gegen den Nationalsozialismus gerichteter Satiren. Andererseits aber verliert Adorno seinen Begriff der Sozietät, wie er das nennt, der Gesellschaft, die den Nationalsozialismus hervorbringt, an eine Auffassung von wirtschaftlichen Schlüsselpositionen, Sie erinnern sich, das hat er selbst so genannt, an eine Auffassung von wirtschaftlichen Schlüsselpositionen, die nun doch an Determinismus und Ökonomismus marxistischer Provenienz gemahnt. Und so heißt es denn auch, dass das wahre Grauen des Faschismus deshalb bei Brecht eskamotiert werde, weil der Faschismus bei Brecht nicht als ausgebrütet von der Konzentration gesellschaftlicher Macht dargestellt wird, sondern zufällig wie Unglücksfälle und Verbrechen. Da denke ich, muss man Adorno mit Adorno kritisieren. Denn das Problem ist ja eigentlich darzustellen, wie jedes einzelne Mitglied der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft auf je unterschiedliche Weise und in verschiedenem Grad mitgewirkt hat an der Vorbereitung und Durchführung des Vernichtungskriegs, dessen ganz und gar wahnhaftes Ziel die Juden waren, dass es gerade nicht in dieser Hinsicht nicht ein anonymer Prozess war, ausgebrütet von der Konzentration gesellschaftlicher Macht, sondern dass sich die Konzentration gesellschaftlicher Macht durch das Bewusstsein der Ohnmächtigen vollzog, die durch die Vernichtung, das war das allumfassende Ziel, das alles bis zuletzt zusammengehalten hat, der Ohnmächtigen, die durch die Vernichtung mächtig wurden oder sich selbst als mächtig erscheinen konnten. Darin sehe ich das Problem. Und Erkenntnisse darüber findet man bei Adorno an anderen Stellen seiner Schriften, etwa in der Studie Schuld und Abwehr aus den 50er Jahren, die leider viel zu wenig rezipiert wurde und rezipiert wird, wo es um das das ist eine Studie im Rahmen des sogenannten Gruppenexperiments, das das Institut für Sozialforschung durchgeführt hat, eben in den 50er Jahren, um das Bewusstsein der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu untersuchen. Man findet solche Erkenntnisse aber auch in dem berühmten Vortrag Adornos, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit. Und hier in diesem Vortrag weiß Adorno festzuhalten, dass im Nationalsozialismus, ich zitiere, die kollektiven Machtfantasien derer sich durchaus erfüllten, die als Einzelne ohnmächtig waren und nur als eine solche Kollektivmacht überhaupt als etwas sich dünkten und so ihre Triebenergien investierten. Eben die Realität dieser Erfüllung der Machtfantasien, dieses Faktum der Volksgemeinschaft, die eben keine bloße Propagandaphrase war, werde keine noch so einleuchtende Analyse hinterher aus der Welt schaffen können. Und das ist dann die Problematik sozusagen jeder Re-Education, jeder Aufklärungsarbeit. Das ist die Frage, die sich Adorno stellt, was macht man aber dann in der postnarzisstischen Gesellschaft, nicht? Wenn das tatsächlich eine Erfüllung war, eine Realität der Erfüllung, wenn diese Machtfantasien tatsächlich erfüllt wurden. So denke ich, dass man diese Bemerkungen Adornos, die sich an anderen Stellen seiner Schriften finden, dass man die beziehen müsste auch auf seine Brecht-Kritik, seine Kritik auch an Sartre im Engagement-Aufsatz. Im Aufsatz selber findet sich davon etwas in Adornos Würdigung von Sartres Erkenntnis, dass es unmöglich sei, einen guten Roman zum Lobe des Antisemitismus zu schreiben. Also das hebt dann Adorno plötzlich hervor in seiner Kritik, wie wahr diese Aussage Sartres ist, dass es unmöglich sei, einen guten Roman zum Lobe des Antisemitismus zu schreiben. Und hier zeigt sich, worum es eigentlich gehen müsste, wenn die Frage des Engagements diskutiert wird. Hier berührt Adorno genau auch das Wahrheitsmoment, das man etwa in Brechts Szene der jüdischen Frau aus Furcht und Elend des Dritten Reichs erkennen kann. Das ist auch ein Stück aus den 30er Jahren, ein Stück nach der Lehrstückphase, ein Stück des Exils. Furcht und Elend des Dritten Reichs, und da gibt es eine kleine Szene mit der jüdischen Frau, die Adorno leider in seinem Engagementaufsatz nicht zur Sprache bringt. Und leider zitiert er auch nicht Sartre, der gesagt hat, der Antisemitismus ist eine freie und totale Wahl, eine umfassende Haltung, die man nicht nur den Juden, sondern den Menschen im Allgemeinen, der Geschichte und der Gesellschaft gegenüber einnimmt. Und diese totale Wahl, von der Sartre spricht, diese totale Wahl zeigt Brecht ganz diskret in dieser kleinen Szene aus Furcht und Elend des Dritten Reichs. Die Rolle der jüdischen Frau hat er für, oder man müsste besser sagen, mit Helene Weigel geschrieben. Das war eine Schauspielerin, aus Wien stammend, jüdischer Herkunft, und mit der war er verheiratet, der war Brecht verheiratet. Und bei dieser jüdischen Frau in dem Stück, Furcht und Elend des Dritten Reichs, da geht es um Folgendes. Sie trennt sich nämlich von ihrem nicht-jüdischen Mann, bei dem sie mehr und mehr den Einfluss der Nazi-Ideologie feststellen muss. Und in der Abwesenheit des Mannes probt diese Frau bereits ihren Abschied in der stummen Gegenwart der Gegenstände. Das ist ja auch ganz charakteristisch für das Brechtsche Theater, dass die Gegenstände eine sehr große Bedeutung gewinnen in der Artikulation, dass vieles sozusagen den Dialog ersetzt, was durch die Gegenstände evoziert werden kann. In der stummen Gegenwart der Gegenstände, die sie da also zusammenpackt, weil sie sich zur Abreise fertig macht, in dieser stummen Gegenwart spricht sie sich ganz aus. Sie probiert also sozusagen das, was sie dann ihrem Mann sagen möchte, oder versucht das sozusagen einzugrenzen, was sie ihm von ihrem Abschied mitteilen möchte. Und da sagt sie: Du sitzt da und siehst deine Frau packen und sagst nichts. Die Wände haben Ohren wie, aber ihr sagt ja nichts. Die einen horchen und die anderen schweigen. Pfui Teufel. Ich sollte auch schweigen. Wenn ich dich liebte, schwiege ich. Ich liebe dich wirklich. Gib mir die Wäsche dort. Das ist Reizwäsche. Ich werde sie brauchen. Das sagt sie also in diesem Monolog, worin sie ihren kommenden Dialog mit dem Mann einstudiert. Und als dann der Mann ihr tatsächlich gegenübersteht, ist sie wirklich, wie sie schon angekündigt hat, verschwiegener. Beide, sie als auch ihr Mann, umgehen in ihrem Dialog die Wahrheit. Und nur in einem Gegenstand wird am Ende schlagartig sichtbar, wie jämmerlich der Mann sich selbst betrügt, um seinen Verrat an der Frau zu kaschieren, einen Verrat im Namen der Volksgemeinschaft. Es ist Frühling im Jahr 1935 und die Frau sagt zu ihm: Jetzt gib mir den Pelzmantel herüber, willst du? Und er gibt ihr diesen Wintermantel mit den Worten: Schließlich sind es nur ein paar Wochen. Und heute sagen die Nachfahren der Volksgemeinschaft, es waren schließlich nur ein paar Jahre, als man die Juden verfolgte und vernichtete. Damit schließe ich die Ausführungen ab und bitte um allfällige Verständnisfragen, inhaltliche Fragen, Einwände. Bitte sehr. Ja. Da die Kritik an der Kritik von der Wanda eigentlich, dass er im Grunde die Väterin exkulpiert, indem er sagt, das war nur anonyme Zwänge. Du hast in dem gestellt, dass es eine totale Wahrheit, eine Fassade ist. Kannst du noch ausführen, worin die besteht und in welcher Weise die denn so total sein kann? Wie sieht denn auch die Gesellschaft jetzt, wenn ich hier bestehen? Also wir haben da immer, das ist was, das ist nicht so geil, also, wo man mal überhaupt nicht hat und sie doch hat, oder? Ja. Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach, das im Einzelnen zu explizieren. Das würde auch natürlich erforderlich machen, sich diesen Text von Sartre, den ich da zitiert habe, Überlegungen zur Judenfrage, den er ja 1945 geschrieben hat, sich genauer anzusehen. Aber ich denke, ich habe das nicht zufällig ausgewählt, weil die Gegenüberstellung von Adorno und Sartre scheint mir gerade in dieser Hinsicht sehr sinnvoll. wenn man eben bei Adorno feststellen kann, dass er, wie du richtig sagst, versucht, beides festzuhalten. Ich glaube, auf der einen Seite die anonyme Maschinerie der gesellschaftlichen Verhältnisse, das, was ich immer als abstrakt gewordene Herrschaftsverhältnisse bezeichnet habe, die sozusagen den Einzelnen, die sozusagen alle zum Opfer macht, dieser anonymen Maschinerie. Ja? Aber man kann sozusagen ja darauf reagiert gewissermaßen Sartre, weil das war ja auch sozusagen die Tendenz des Marxismus, der Versuch, alles deterministisch zu erklären. Wenn man alles deterministisch erklärt, was da geschehen ist, dann wird auch alles erklärlich, das heißt, es wird auch alles verständlich, es wird auch alles entschuldigt. Es ist auch alles zu entschuldigen. Wenn alle Opfer waren der anonymen Maschinerie, wenn sie alle nur Funktionsträger sind, ja, wo hat dann der Einzelne noch eine Schuld, eine Verantwortung für das, was geschieht in einer Gesellschaft, politisch geschieht? Und ich denke, dieser Problematik war sich Adorno durchaus bewusst, ja, weil er ja, wie ich zitiert habe aus dem Aufsatz, aus der berühmten Rede, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, eben dann doch die Verantwortung jedes Einzelnen hervorhebt. Und aus dieser Antinomie kommt man ja im Grunde nicht heraus. Das heißt, wenn man diese Vorgänge, diese Prozesse, die da stattfinden, aus der Perspektive des Ganzen betrachtet, des gesellschaftlichen Zugs, der gesellschaftlichen Grundtendenz, dann drängt sich einem immer dieser Determinismus auf. Wenn man sie aber aus der Perspektive des Einzelnen betrachtet, der Perspektive dessen, der sich jetzt für irgendetwas entscheiden muss, also der sich sozusagen wie dieser Mann in der Szene Furcht und Elend des Dritten Reichs sich jetzt entscheiden muss, ob er sie verlässt oder ob er bei ihr bleibt, ja, und sie damit auch rettet, oder ob er mit ihr weggeht und nicht in Deutschland bleibt. Ja, das ist ja der Konflikt in der Szene. Da hat man plötzlich den Heinrich Brechtler zum Existenzialisten, nicht? Da ist dann plötzlich die Entscheidungssituation da, aus der kann man nicht raus. Nicht? Da kann er sich auch nicht ausreden auf eine anonyme Maschinerie, die alle zu Opfern macht. Nein, es geht jetzt konkret um die Entscheidung, geht er mit der Frau mit oder bleibt er in Deutschland? Bleibt er der Volksgemeinschaft treu? Und gerade diesen abstrakten Punkt der Entscheidung des Einzelnen, den hat Sartre zum Gegenstand seiner Philosophie gemacht. Und nicht zufällig in einer Situation, in der sich der Antisemitismus, das war ja geschrieben sozusagen als Antwort auf die Verfolgung und Vernichtung der Juden, diese Überlegungen zur Judenfrage. Und so hat Sartre ganz andererweise wie Brecht in dieser kleinen Szene begriffen, dass sich in dieser einzelnen Frage alle Fragen zuspitzen können, alle Fragen vereinen können, die Macht und Ohnmacht des einzelnen Individuums betreffen. Also so gesehen denke ich, man muss Adorno immer wieder auch mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontieren, und das war so das Interesse meines Vortrags, diese Widersprüche herauszuarbeiten, ebenso aber auch bei Brecht die Widersprüche zu zeigen. Also man kann es sich hier nicht so einfach machen, wie das ja vielfach in der Brecht-Rezeption und in der Adorno-Rezeption geschieht. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, wenn man sagt, überhaupt so viel Existenzialismus hat schon drin, also wäre ein Text, der dieser Logik, inwiefern? Bei der Erklärung, dass der Kapitalismus auch noch die Kapazität stark nach dem Land ist, also der Erklärung hat sehr viel Zwang, der schon verleiht, den Unterschied im Gegensatz mit dem Bild und dem Zeichen. Mit Zeit und was nicht. Ja, aber er spricht ja von totaler Wahrheit. freier Wahl. Der Antisemit entscheidet sich dazu, Antisemit zu sein. Er muss sich dazu entscheiden, sonst kann er nicht Antisemit sein. Das ist eine totale Wahl. Und die Bedingungen für diese Wahl, die spielen sozusagen nicht als Determinanten irgendeine Rolle. Die gibt es zwar in der Wahl, aber insofern gehört dieser Text doch in diesen strikt existenzialistischen Zusammenhang, weil er sagt, im Augenblick der Wahl sozusagen, gibt es keine Determination. Muss man von der Determiniertheit absehen, sonst kann man diese Wahl auch nicht, sonst gibt es keine Wahl. Die Wahl kann nicht determiniert sein. Das ist gewissermaßen Sartres Philosophie. Und damit bringt er die Entscheidungssituation auf den Punkt. Also tatsächlich den Moment, in dem das Individuum sich klar wird, jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt ist es erforderlich. Jetzt kann ich mich nicht auf irgendwelche Gründe ausregen, jetzt kann ich sozusagen die Verantwortung nicht loswerden für das, was ich jetzt mache. Das wird sozusagen von Sartre gewissermaßen heraus abstrahiert, nicht aus dem Zeitverlauf. Dieser Punkt, dieser geometrische Punkt der Entscheidung. Und das Problem bei Sartre ist dann, wie er diesen geometrischen Punkt wieder einfügt, weil er doch weiß, es geht immer um bestimmte Situationen, in denen sich der Einzelne befindet, die auch determiniert sind, die einen Zeitverlauf haben, die etwas Prozesshaftes haben. Wie kann er diesen abstrakten Punkt wieder einfügen in das Gesellschaftliche? Und da hat er ja die verschiedensten Lösungsversuche angeboten, nicht? Unter anderem zeigt sich das auch in den Überlegungen zur Judenfrage, wo er ja viele Bestimmungen antisemitischer Projektionsbildung, von der ja schon die Rede war das letzte Mal, bei Liliana Radonitsch zur Sprache bringt, obwohl er gar nicht psychoanalytisch argumentiert, aber er analysiert sozusagen das Bewusstsein des Antisemiten und kommt dann natürlich auf bestimmte Eigenarten und kann nicht davon absehen, dass es eine bestimmte Gesellschaft ist, die den Antisemitismus hervorbringt, nicht? Unabhängig betrachtet gewissermaßen von den Individuen. Und andererseits muss er aber festhalten, dass jedes einzelne dieser Individuen, von denen unabhängig man die Gesellschaft betrachten kann, dass jedes einzelne dieser Individuen doch die totale Wahl trifft. Das ist sozusagen das Dilemma, das objektive Dilemma. Jeder Erörterung, jeder Kritik des Antisemitismus, würde ich meinen. Diese Antinomie zeigt sich ebenso bei Adorno in ganz anderer Weise, ebenso wie bei Sartre. Und wichtig ist aber eben auch, wie man diesen Begriff des Totalen deutet, bei der totalen Wahrheit. Weil das erinnert doch auch sehr an Adornos und Horkheimers Feststellung, dass es der Antisemitismus immer mit der Totalität der Gesellschaft zu tun hat. Das heißt, der Antisemitismus ist sozusagen nicht ein Vorurteil, das irgendeiner Minderheit gilt, sondern indem sich das Individuum entscheidet, Antisemit zu werden, und das jetzt in dieser Abstraktheit der existenzialistischen Denkweise zu formulieren, indem es sich dafür entscheidet es sich sozusagen auch für die Totalität. Ja? Entscheidet es sich sozusagen, hat es sozusagen sein Verhältnis zum Ganzen fixiert. Und das ist sozusagen die Erfahrung, die alle gemacht haben, die dem Nationalsozialismus gegenüberstanden. Hannah Arendt drückt das auch in den Ursprüngen und Elementen totaler Herrschaft mit einem geradezu philosophischen Staunen aus, dass es eigentlich das Unwahrscheinlichste Seltsamste darstellt, dass gerade der Antisemitismus, den man doch für eine vergleichbare Haltung gehalten hatte, wie, was weiß ich, irgendwelche anderen Vorurteile, die sich ausgeprägt haben im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung, dass gerade der Antisemitismus imstande war, die Massen in dieser Weise zu mobilisieren, nicht, und den größten Krieg heraufzubeschwören. Das ist sozusagen das Staunen, das formuliert wird, das ist die Erfahrung, die gemacht wurde und die dann entweder auf diese oder jene Weise versucht wurde zu verarbeiten. Und wogegen sich Sartre vor allem wendet, und darin liegt das Wahrheitsmoment, das man unbedingt festhalten muss, ist, dass man diesen Vorgang rationalisiert, nicht im Sinne einer deterministischen Vorstellung, wie sie vor allem der Marxismus ausgeprägt hat, wo also sozusagen gerade das Ungeheuerliche des Vorgangs, dass der Antisemitismus die totale Wahl ist, erklärt werden sollte aus bestimmten ökonomischen Problemen der Kapitalverwertung. Dagegen wendet sich Sartre und dagegen wendet sich auch Adorno in Aufarbeitung der Vergangenheit und in vielen anderen Texten der negativen Dialektik, dass man das eben nicht unmittelbar aus irgendwelchen ökonomischen Verhältnissen ableiten kann, was in Deutschland geschehen ist. Und auch Brecht hat hier Probleme. Ja, es gibt eine interessante Notiz von Brecht aus den 50er Jahren, wo er sagt, Auschwitz dafür hat die Literatur keine Möglichkeiten der Darstellung. Weil er doch etwas ahnt davon, dass jede Darstellung in der Weise, wie er den 30-jährigen Krieg darstellt oder den Aufstieg des Nationalsozialismus noch darzustellen zu können glaubt, dass hier sozusagen jede Darstellung bereits dieses Moment der totalen Wahl unterschlagen könnte. Also da gibt es auch bei Brecht durchaus Vorbehalte, das überhaupt zum Thema zu machen. Vorbehalte, weil er nicht zuletzt ja auch immer wieder dazu neigt, die Sachen deterministisch zu erklären. Vom einzelnen Individuum aus diese totale Wahl. Das wäre vielleicht auch dann noch im Konversatorium weiter zu diskutieren, diese Fragen, die natürlich sehr viel mit Sartre und weniger mit Brecht und Adorno zu tun haben. Wobei bei Adorno selber, wie gesagt, diese Antinomie im Einzelnen gezeigt werden könnte. Und das könnte man dann auch im Konversatorium weitermachen. Es ist vielleicht auch, wenn ich das noch sagen darf, es ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass Adorno im Engagement-Text, weil der sich ja vor allem auch gegen Sartre richtet, dass Adorno gerade im Engagement-Text in mancher Hinsicht zurückfällt auf so ein deterministisches Weltbild. Ja? Wie um sozusagen eine Gegenposition zu Sartre einzunehmen, stellt er das dermaßen im Vordergrund, die Frage der anonymen Maschinerie, der frag gewordenen Herrschaftsverhältnisse, dass das Wahrheitsmoment, das Sartre enthält, nicht mehr artikulieren kann, obwohl er das selber ja durchaus tut, eben in Schuld und Abwehr, in was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit und in vielen kleinen Essays, aber vor allem auch in der negativen Dialektik. Ja, dass hier dieses Wahrheitsmoment von Sartre gewissermaßen ausgeblendet wird, weil es ja nicht zuletzt eine Polemik gegen den französischen Existenzialismus sein sollte, was Adorno da schrieb. Aber er kann nicht umhin, an der entscheidenden Stelle, nämlich wo es dann wirklich um den Antisemitismus geht, Sartre zu zitieren und zu würdigen mit dieser Erkenntnis, dass man keinen guten Roman zum Lobe des Antisemitismus schreiben kann. Da ist es wiederum nicht zufällig, dass er gerade das hervorhebt. Ne? Weil er natürlich sehr gut weiß, seit der Dialektik der Aufklärung, wo sich ja eben auch der zitierte Satz findet, dass der Antisemitismus mit der Totalität der Gesellschaft unmittelbar zu tun hat, weil er seit der Dialektik der Aufklärung sehr gut weiß, dass sich der Antisemitismus nicht als, eine, als ein Epiphänomen der bürgerlichen Gesellschaft abhandeln lässt. Sondern dass sich gerade hier alle Fragen neu stellen.